das nochmal zu bearbeiten. Also Peer Communismus ist heute das Thema. Wie man das schon gerade gesagt, es geht um die Frage, kann man eine freie Gesellschaft, eine befreite Gesellschaft, eine freie Gesellschaft, kann man die heute schon denken? Auf diese Frage gibt es zwei Antworten in der Geschichte, sage ich mal. Die eine Antwort ist, klar kann man sie denken, es gibt ja schon historische Vorläufer. Sowjetunion, DDR und so. Ja, naja, die waren nicht so perfekt und so, hatten ein paar Probleme. Aber wenn wir die vielleicht ein bisschen korrigieren, dann nehmen wir sozusagen Sowjetunion 2.0. Das ist dann die breite Gesellschaft. Andere sagen, nein, nein, nein, nein, das hat gar nichts mit einer freien Gesellschaft zu tun. Und überhaupt ist es unmöglich, logisch unmöglich, eine freie Gesellschaft in einer unfreien Gesellschaft, in der wir sind, zu denken. Weil wir unser Denken ja aus unseren Verhältnissen, unseren Begriffen, unseren Theorien aus dieser Gesellschaft schöpfen und gar nicht antizipieren können, was heißt das überhaupt, eine freie Gesellschaft zu haben. Also zwei Pole sozusagen, das eine nenne ich Bilderaffirmation, ja, wir nehmen einfach die Bilder, die es schon gegeben hat und machen die ein bisschen schöner, und das andere ist das Bilderverbot, geht auf Adorno zurück. Nein, gar nicht, darf man nicht, ist verboten, weil jedes Bild, was man anfängt zu malen, führt dazu, dass sich der Blick verengt. Finde ich erstmal ein plausibles Argument. Trotzdem versuche ich, zwischen diesen beiden Polen ein Szenario aufzumachen, wo ich denke, auf einer bestimmten Ebene können wir da rankommen und versuchen, eine freie Gesellschaft zu denken. So. Außerdem ist es ja ganz einfach, sagt Robert Kurz. Ich lese es jetzt mal vor, der sagt, eine bewusste gesellschaftliche Planung der Reproduktion nach sozialen Bedürfnissen kann weder abstrakt zentral noch ebenso abstrakt dezentral kleinräumig organisiert sein, sondern sie wird sich ganz einfach auf verschiedene Räume mit verschiedener Reichweite verteilen, und zwar gemäß den sachlichen Erfordernissen einer vielfältig gestaffelten Produktion von konkretem Reichtum. Alles klar? Ganz einfach. Das ist das Einfache, was schwer zu machen ist irgendwie. Ne? Bertolt Brecht. Da stecken ja schon ein paar interessante Hinweise drin. Also er sagt, abstrakt zentral, damit weist er zurück so eine Vorstellung von zentralisierter Planwirtschaft. Klingt sehr plausibel, weil zentrale Planwirtschaft war ja die Annahme, es ist möglich, die Bedürfnisse in einer Gesellschaft zu ermitteln, in einen bürokratischen Apparat reinzustecken, der dann daraus Produktion ableitet. Ist historisch schiefgegangen, aber so war die Idee. Oder abstrakt, dezentral, kleinräumig. Also sozusagen das Gegenstück zu dieser Zentralplanung ist, wir machen alles in dezentralen, lokalen Gruppen, wo wir uns kennen und verstehen, und dann organisieren wir alles das, was wir brauchen. Das hat natürlich etwas Rückwärtsgewandtes, weil es ja ein historischer Entwicklungsschritt gewesen ist, dass nicht alle alles für sich in lokalen Zusammenhängen produzieren, also subsistenzwirtschaftlich, sondern dass es Arbeitsteilung in der Gesellschaft gibt, ist ja auch etwas, was in der Geschichte erst entstanden ist. Sollen wir das jetzt wieder zurückdrehen? Fragezeichen. Da bin ich eher skeptisch. Ich würde sagen, nein. Und dann gibt er noch einen Hinweis und sagt, es geht um konkreten Reichtum. Damit grenzt er sich von dem Begriff des abstrakten Reichtums ab. Und damit ist vor allen Dingen gemeint Wert, Geld, kein sinnlich konkreter stofflicher Reichtum, sondern, naja, die Logik im Kapitalismus ist eben, aus Geld mehr Geld zu machen. Und der konkrete sinnliche Reichtum ist im Kapitalismus nur das Mittel, aber nicht der eigentliche Zweck. Nur das Mikro bleibt stehen. So. Okay, also wie jetzt daran gehen? Was heißt hier Kommunismus? Was ist Kommunismus? Also erstmal habe ich ein ähnliches Wort wie Kommunismus genommen und habe es Kommunismus genannt. Das kommt von Commons, Gemeingüter. Ich gehe auch noch darauf ein, werde auch beschreiben, was Commons, was damit gemeint ist. Erstmal will ich so eine vorläufige begriffliche Fassung machen. Worum geht's? Aus meiner Sicht geht's um die begriffliche Entfaltung der Momente, und Momente sind Potenzen, des Mensch-Gesellschaftsverhältnisses. Sehr abstrakt. Warum? Weil die Geschichte von von den Menschen, der Menschheit, dreht sich um die Frage, wie produzieren Menschen die Lebensbedingungen, unter denen sie leben? Wie stellen Menschen die Lebensbedingungen her, die sie täglich brauchen? Wie geschieht das? Das ist aber die Grundfrage aller Gesellschaften. Wir finden die Lebensbedingungen nicht einfach nur vor, die sind nicht einfach da, wir pflücken nicht nur die Äpfel vom Baum, sondern wir pflanzen Bäume, um dann Äpfel zu ernten. Und dieses "wir produzieren unsere Bedingungen" enthält sowohl die stoffliche Seite, also konkrete Produkte, Äpfel oder sowas, aber auch die soziale Seite. Wir stellen also auch die sozialen Verhältnisse, in denen wir die stofflichen Verhältnisse schaffen, her. Der Kapitalismus ist also nur, in Anführungsstrichen, eine bestimmte soziale Form, die sachlichen Voraussetzungen für unsere Existenz zu produzieren. Das ist Kapitalismus. Ich komme da noch ein bisschen drauf zu sprechen, was da noch so an Problemen dran hängt, aber erstmal ist das die allgemeine Bestimmung. Das heißt, jede Gesellschaft muss das irgendwie leisten. Es geht immer um das Verhältnis von Menschen und dem Gesamtzusammenhang der Gesellschaft. Zwei Aspekte, denke ich, sind da wichtig. Das eine ist eben der Aspekt der Herstellung der Lebensbedingungen. Das wird traditionell Produktivkraftentwicklung genannt. Damit ist, mit Produktivkraftentwicklung ist gemeint, dass Menschen Stoffwechsel mit der Natur machen und dabei Mittel benutzen, Mittel einsetzen. Nicht, wir graben ja nicht mit den Händen in der Erde, sondern benutzen eine Schaufel. Und dieses Verhältnis von Menschen, die mit Natur irgendwas machen und was herstellen daraus und dabei Mittel benutzen oder dafür Mittel benutzen, hat sich historisch entwickelt und verändert. Man kann also aus diesem Begriff der Produktivkraftentwicklung drei große Epochen sich überlegen. Die erste Epoche war dadurch bestimmt, dass die Naturbedingungen das Primat hatten, also ganz dominant waren. Da ging es also darum, direkt aus dem Boden was rauszuholen, direkt in Landwirtschaft. Die ganzen agrarischen Gesellschaften, da war der Naturaspekt in diesem Verhältnis dominant. Kapitalismus oder allgemeiner gesprochen Industriegesellschaften, da ist die Landwirtschaft ja nicht mehr dominant, sondern die Industrieproduktion. Und Industrieproduktion ist der Mittelaspekt, also das Nutzen von Mitteln, um zum Beispiel Boden zu bearbeiten, aber auch um Güter industriell herzustellen. Okay, dann wäre jetzt logisch die Überlegung, wenn wir jetzt den Naturaspekt in den agrarischen Gesellschaften dominant hatten, wenn wir jetzt den Mittelaspekt haben in den Industriegesellschaften, also dass die Maschinen immer stärker verbessert werden und so, bleibt noch der dritte Aspekt übrig, nämlich der Mensch selbst. Und das, glaube ich, ist der Aspekt, der ansteht historisch sozusagen, die Entfaltung des Menschen als Produktivkraft an und für sich, also als Selbstzweck. Damit setze ich jetzt schon etwas, was der Kapitalismus nicht macht, denn im Kapitalismus ist der Zweck vorgegeben. Menschen sind im Kapitalismus nur insofern relevant, als dass sie damit helfen, aus Geld mehr Geld zu machen. Sie sind Mittel zum Zweck, der vorgegeben ist. Okay, materielle Lebensbedingungen, personelle Lebensbedingungen hatte ich schon genannt und die Mittel dazu, die werden hergestellt. Und der zweite Aspekt sind eben die sozialen Verhältnisse, nennt man auch Produktionsverhältnisse. Also in welcher sozialen Form produzieren wir, und zwar für andere und für andere in einer Weise, dass meine eigene Reproduktion dabei gleichzeitig abgedeckt ist. Das ist auch das, was ganz allgemein immer gilt. Wir produzieren ja nicht für uns selbst, sondern für andere und andere für uns. Jetzt ist nur die Frage, wie kommt das, was an der einen Stelle gemacht wird, aber an der anderen Stelle gebraucht wird, zueinander? Das ist die einzige komplizierte Frage, die man klären muss. Im Kapitalismus ist sie so gelöst, dass auf Verdacht privat getrennt produziert wird. Auf Verdacht, nicht alle kapitalistischen Warenproduzenten sind Spekulanten. Sie spekulieren darauf, dass sie zum Markt gehen und ihr Zeug verkauft bekommen. Sie wissen es aber nicht. Dann wird verkauft, also sprich getauscht. Tausch heißt, dann kommt das Ganze mit dem Geld und Äquivalententausch und Geld, Wert und so weiter, kommt dann, entsteht dann alles. Aber der Witz ist, es funktioniert. Das heißt, an der einen Stelle wird produziert und an der anderen Stelle wird genutzt, gebraucht, verbraucht. Das heißt, diesen Zusammenhang von Produktion hier und Nutzen dort, den nennt man Vermittlungszusammenhang. wie wird das, was hier produziert wird, über einen Vermittlungsmechanismus dorthin transportiert, wo es gebraucht wird. Auch diese Frage muss jede Gesellschaft beantworten, wie ist das organisiert? Nicht Planwirtschaft, nochmal so zur Erinnerung, war, ja, wir ersetzen die Vermittlung durch die blinde Hand des Marktes, durch eine Bürokratie, die die Vermittlung vorher festlegt. Da wird produziert und das kommt dahin. Blöd ist nur, wenn sich inzwischen die Bedürfnisse geändert haben und es gar nicht mehr gebraucht wird. So, jetzt gibt es zwei Momente in diesem Verhältnis von Menschen und Gesellschaft. Also gesellschaftliche Menschen und menschliche Gesellschaft verstehe ich als ein Begriff. Das sind für mich zwei Seiten einer Medaille. Weil wir sind nicht Gesellschaft, in der wir als isolierte Individuen zusammenkommen und dann irgendwie Gesellschaft machen, sondern wir sind schon als Individuen gesellschaftlich. Wir können gar nicht anders, als mittels der Gesellschaft unsere eigene Existenz zu erhalten. Aber jetzt gibt es eben beide zwei Seiten. Es gibt die individuelle Seite und es gibt die gesellschaftliche Seite dieses Zusammenhangs. Nur auf den will ich jetzt gucken. Wieder Kapitalismus. Im Kapitalismus sind Produktion und Reproduktion, also die Herstellung von Dingen und die Erhaltung der individuellen Existenz, voneinander strukturell getrennt. Die verlaufen in zwei Sphären. Grob gesagt, das eine nennt man Wirtschaft und das andere nennt man Freizeit. Familie, Reproduktion, Erhaltung, Wiederherstellung von Arbeitskraft. Diese Trennung, diese Sphärenspaltung ist dann auch noch ganz stark geschlechtlich strukturiert, also der öffentliche, wirtschaftliche Geldmachbereich sozusagen ist strukturell männlich aufgebaut, durchzogen und der Reproduktionsbereich strukturell weiblich, mit all den Problemen, die da dran hängen. In einer freien Gesellschaft, wieder eine Annahme, kann es nicht darum gehen, diese Sphärenspaltung beizubehalten, sondern sie muss aufgehoben werden, weil die Sphärenspaltung in Produktion und Reproduktion als getrennt ist, ist ein Artefakt von Kapitalismus. Woran liegt das? Relativ einfach, es liegt daran, dass bestimmte Bereiche einfach nicht verwertbar sind. Die finden nicht in der Waren- und Geldform statt, sie sind aber trotzdem notwendig. Sie sind unabdingbar, unverzichtbar. Was würdet ihr denn schätzen, wie groß diese Bereiche sind? Ungefähr. Also, was würdet ihr schätzen, wie groß ist der Anteil der gesellschaftlich notwendigen Tätigkeiten, die bezahlt werden, um es mal ganz einfach auszudrücken, und wie groß ist der Anteil der gesellschaftlich notwendigen Tätigkeiten, die nicht bezahlt wird? Sagt mal eine Schätzung. 50-50, 80-20, so. Irgendwie sowas in die Richtung. Traut sich keiner zu schätzen. Okay, dann frage ich jetzt. Wer ist der Meinung, der Bereich, der bezahlt wird, der sozusagen in der Warenform stattfindet, ist größer als 50%? Eine traut sich. Ihr seid der Meinung, dass in einer Gesellschaft, wo das Geld so dominant ist, weniger als 50% in der Geldform stattfindet? Echt? Wie nennt man das denn berechnen? Dafür müsst ihr auf die Webseite vom Bundesamt für Statistik gehen und euch die Zeitbudgetstudie angucken. Die haben das erforscht. Und eure Intuition trügt nicht, denn jetzt löse ich es auf. Das Verhältnis ist ungefähr ein Drittel zu zwei Drittel. Ein Drittel, genau genommen 34%, findet in der Geldform statt, wird bezahlt, also das, was wir Wirtschaft nennen. Zwei Drittel aller gesellschaftlich notwendigen Tätigkeiten werden nicht über Geld geregelt. Im Kapitalismus. Als ich diese Zahl zum ersten Mal gelesen habe, wollte ich sie erstens nicht glauben und zweitens, als ich sie dann glauben konnte, fand ich es doch ziemlich faszinierend, dass in dieser Gesellschaft immer noch die Organisation über direkte Kontakte, Familien und was weiß ich, wo es nicht um Geld geht, nicht, wir bezahlen uns ja nicht gegenseitig, dass die immer noch dominant ist. Quantitativ, aber qualitativ nicht. Qualitativ nicht. Okay. Also, individuelle Seite. Was ist aus meiner Sicht wichtig? Wenn wir jetzt keine Sphärenspaltung mehr haben, wenn wir also von so einer Vorstellung ausgehen, alles, was wir brauchen, stellen wir her, inklusive unserer sozialen Beziehungen, dann ist das Motiv, das zu tun, oder der Antrieb, jetzt kommt der kritische Psychologe rein, sind die produktiven Bedürfnisse. Also in der kritischen Psychologie wird grob unterschieden zwischen produktiven und sinnlich-vitalen Bedürfnissen. Sinnlich-vitale Bedürfnisse sind also die Existenzbedürfnisse wie Essen und so weiter, oder Sexualität gehört auch dazu. Und produktive Bedürfnisse ist das Bedürfnis an der Schaffung der Lebensbedingungen, die Voraussetzung zur Befriedigung der sinnlich-vitalen Bedürfnisse sind, teilzuhaben. Weil nur wenn Menschen daran teilhaben, haben sie die Möglichkeit, auch in ihrem Rahmen die Bedingungen zu kontrollieren, zu beeinflussen, sind denen nicht einfach nur ausgeliefert. Also Teilhabe an gesellschaftlicher Herstellung von Lebensbedingungen ist etwas Befriedigendes. Das gilt auch für kapitalistische Verhältnisse. Zwar ist im Kapitalismus Arbeit entfremdet, weil der Zweck fremd vorgegeben wird, aber trotzdem findet man sogar innerhalb von Lohnarbeit immer auch befriedigende Momente. Die sind solche Momente von Tätigkeiten, die damit zu tun haben, dass wir tatsächlich Lebensbedingungen schaffen, in die Welt setzen. Letztlich uns in die Welt setzen, unsere Kreativität in die Welt setzen. Also der Zusammenhang von sinnlich-vitalen produktiven Bedürfnissen ist so: Es ist befriedigend, daran teilzuhaben, die Bedingungen zu schaffen, die wir brauchen, damit wir sinnlich-vitale Bedürfnisse befriedigen können. Also zu essen haben, guten Sex haben und so weiter. Also das ist aus meiner Sicht das Antriebsmoment. Ich glaube, man kann nicht mehr darüber sagen. Es gibt ja so Bedürfnispyramiden und den Versuch, richtige und falsche Bedürfnisse zu definieren. Das geht alles schief. Das funktioniert nicht, weil Bedürfnisse sind historisch spezifisch. Die ändern sich in der Geschichte andauernd. Die ändern sich sogar so schnell, dass man eben, wie gesagt, sowas wie eine Planung gar nicht machen kann. Aber von der Grundstruktur gibt es eben diese beiden zusammenhängenden Bedürfniskreise. Davon gehe ich mal aus. So, jetzt die gesellschaftliche Seite des gleichen Zusammenhangs. Das hatte ich schon dargestellt. Mensch-Mittel-Natur-Verhältnis, Produktivkraftentwicklung genannt. Da geht es darum, These, dass es keinen fremden Zweck mehr gibt, für den wir dann produktiv tätig sind, unsere produktiven Bedürfnisse entfalten, was ja immer zu einer Einschränkung führt, sondern dass unsere eigene Bedürftigkeit, uns selbst produktiv in die Welt zu setzen, dass das Selbstzweck ist, keinen anderen Zweck außer dem hat, als eben genau unsere Bedürftigkeit produktiv umzusetzen. Das ist nicht neu, das hat auch Marx sich überlegt, der hat darüber geschrieben in den Grundrissen. Für ihn war ziemlich klar, dass die Individualität, die reiche Individualität, in einer freien Gesellschaft die zentrale Rolle spielen wird. Ich denke, da hat er recht. Jetzt gibt es zwei Begriffe, die ich jetzt schon reinbringen will, nämlich Peer-Produktion und Inklusionslogik, weil die aus meiner Sicht schon Beispiele sind, wo wir solche Zusammenhänge auch heute unter unseren Bedingungen schon finden können. Was ist Peer-Produktion? Also Peers sind gleichrangige Menschen, die sich auf Augenhöhe begegnen und gemeinsam Produktion in irgendeiner Form organisieren, kooperieren. Freie, selbstorganisierte Kooperation. Sie machen das in einer Weise, dass die Entfaltung von mir die Voraussetzung für die Entfaltung der anderen ist. Diese Logik nenne ich Inklusionslogik. Meine Entfaltung, ich als allgemeines Ich, nicht ich als konkretes, meine Entfaltung ist die Voraussetzung für die Entfaltung, die produktive Entfaltung der anderen. Das ist genau die gegensätzliche Logik zu dem, was wir im Kapitalismus haben. Dort ist sie nämlich so: Meine Entfaltung oder mein Vorankommen setzt voraus, dass jemand anderes nicht vorankommt. Das ist strukturell so beschaffen. Das ist kein individuelles Defizit. Aber wenn ihr euch jetzt auf eine Stelle in Lohnarbeit bewerbt und es gibt mehrere Bewerberinnen, dann seid ihr in einer strukturellen Konkurrenz, die überhaupt nichts mit eurem Wollen zu tun hat. Und wenn ihr euch durchsetzt, dann macht ihr das auf Kosten von anderen. Und dieses sich auf Kosten von anderen durchsetzen ist unvermeidbar im Kapitalismus. Passiert permanent. Ist die Grundstruktur vom Kapitalismus. Weil das so ist und weil die Leute das auch intuitiv begreifen und weil sie wissen, dass ihre Existenz davon abhängt, möglichst elegant andere auszuschließen, gibt es in dieser Gesellschaft auch sehr viele Formen, in denen diese Ausschlüsse dann ideologisch transportiert werden und praktiziert werden. Rassismus, Sexismus, Homophobie sind Formen sozusagen der Exklusionslogik über die verschiedenen Ausgrenzungsmechanismen anhand irgendwelcher Dimensionen, kann man noch beliebig mehr nehmen, Alter, was auch immer, durchzusetzen, durchzuziehen, sich besser zu fühlen als andere etc. Also das ist aus meiner Sicht eine strukturelle Quelle von Ungleichheit, von Ausgrenzungslogik. In einer freien Gesellschaft ist die Logik aus meiner Sicht, jetzt wieder eine These, anders, nämlich ist darauf gerichtet, die anderen einzuschließen, nicht aus Gutmenschentum, sondern weil es notwendig ist. Das kann man wieder in solchen Projekten beobachten, ich komme da noch drauf zu sprechen. Okay, also statt Konkurrenz als Durchsetzung auf Kosten von anderen, Konkurrenz in Anführungsstrichen, um die gelungene Einbeziehung. Also Projekte, das kann man beobachten, sind dann erfolgreich, wenn es gelingt, möglichst gut Menschen einzubeziehen, möglichst wenig Hürden zu haben. Wir können dann auch gerne auf konkrete Projekte noch zu sprechen kommen, aber ich lasse es jetzt erstmal auf dieser allgemeinen Ebene. So. Also, was habe ich jetzt gemacht? Ich habe jetzt Mensch-Gesellschaftsverhältnis behauptet, das gibt's immer. Weil in der Geschichte haben Menschen immer ihre Bedingungen hergestellt. Und dann gibt es jetzt zwei Seiten, das individuelle Seite und die gesellschaftliche Seite. Die individuelle Seite hat mit den Bedürfnissen zu tun, da müssen wir uns keine Sorgen machen, die sind da. Also so eine Vorstellung von, wenn die Menschen nicht gezwungen werden, dann legen sie sich in die Hängematte und tun nichts, ist total absurd. Weil in der Hängematte liegend nichts zu tun, kann mal ganz schön sein, aber permanent würde das Angst produzieren, weil man sich selber aus dem Zusammenhang rausnimmt, wo man Teil daran hat, die Lebensbedingungen in einer Weise herzustellen, wie ich sie auch für mich brauche. Okay, aber wie kann man jetzt sich mit diesen Kriterien eine Gesellschaft überlegen, wie soll die funktionieren, wie kann man das jetzt machen? Auf einer begrifflichen Ebene. Also die begriffliche Ebene ist für mich so eine mittlere Ebene. Eine mittlere Ebene zwischen gar nichts sagen können und zu konkret werden. Also zu konkret wäre, wenn man sagt, Mobilität in einer freien Gesellschaft wird dadurch gelöst, dass alle individuelle Flugzeuge haben oder so. Das wäre eine konkretistische, utopistische Vorstellung. Keine Ahnung, wie in einer freien Gesellschaft Mobilität organisiert wird. Darauf kommt es mir nicht an, sondern mir kommt es darauf an, diese Fragen, die ich gerade versucht habe, aufzureißen. Wie läuft die gesellschaftliche Vermittlung, wie läuft die ab, prinzipiell? Das, finde ich, sind die Kernfragen, um die es geht und die kann man diskutieren auf so einer allgemeinen Ebene. So, wie kommt man da jetzt ran? Man kommt da über die Elementarform ran. These, was ist Elementarform? Ist ein Begriff von Marx. Erster Satz vom Kapital, ich kann es jetzt nicht zitieren, aber da sagt er irgendwie so, alles ganz schick hier im Kapitalismus, unheimlich viele Waren stehen da so rum im Schaufenster und die einzelne Ware ist die Elementarform dieser ungeheuren Warensammlung. Ist im ersten Satz oder zweiter Satz, weiß ich nicht genau, aber ganz am Anfang. Und dann nimmt er diese Elementarform, Ware und startet mit seiner Analyse des Kapitalismus und aus der Ware heraus entfaltet er die ganze widersprüchliche Logik kapitalistischer Funktionsweise, Produktionsweise. Das ist kein Zufall, sondern die Ware ist tatsächlich, das ist jetzt meine Formulierung, die soziale Mikroform, aus der die gesellschaftliche Makroform hervorgeht. Also wenn wir produzieren unter Warenbedingungen, dann sind das die sozialen Mikroverhältnisse, in denen wir so wirken, dass ein gesellschaftlich kohärentes Ganzes entsteht. Weil das ist ja immer die Frage, wie wird aus diesen ganzen vielen, unendlich vielfältigen lokalen Handlungen etwas Ganzes, was nicht sofort kollabiert? Jedenfalls nicht im Normalfall, nicht in der normalen Funktionsweise. Und bei der Ware ist es halt tatsächlich so, muss man konstatieren, organisiert, dass es funktioniert, zwar Krisen und all drum und dran und Verwerfungen und Haufen Leute werden ausgegrenzt und Armut und all diese ganzen Sachen, aber im Durchschnitt so ist es so gemacht, dass es funktioniert. Und wir sind daran beteiligt. Wir produzieren jeden Tag Kapitalismus. Der findet nicht da draußen statt und wir gucken zu, sondern wir sind die, die ihn machen. Weil wir die sind, die in der sozialen Form der Ware agieren. Also Güter in getrennter Privatproduktion herstellen, um sie dann zu vermarkten, zu verkaufen und aus Geld mehr Geld zu machen. Oder in der BWL-Vorlesung werden da etwas andere Begriffe für benutzt, aber im Kern geht es darum. Also, es geht um die Vermittlung, habe ich schon gesagt, um den Zusammenhang von Individuum und Gesellschaft, von Produktion und Reproduktion, von Mikrohandlung und Makrokohärenz. Wie wird das organisiert? Im Kapitalismus habe ich es dargestellt, ist ein Selbstzweckapparat, den kann man auch nicht benutzen für andere Zwecke. Wir können nicht sagen, naja, wir erobern die Macht und dann machen wir es alles anders. Nein, nein, nein, funktioniert nicht. Schon aus den Gründen, dass in den stofflichen Dingen zur Produktion von Waren der Zweck vergegenständigt ist. Das heißt, die Produktionsmittel enthalten in dinglicher Form ihren Zweck, Produkte herzustellen, die verkaufbar sind und nicht die Produkte herzustellen, die Bedürfnisse befriedigen sollen. Das sind sie nur in sekundärer Linie. Okay, diese Elementarform Ware, die in der Mitte, gibt es nicht schon immer. Auch eine historisch unzulässige Verallgemeinerung. Ja, ja, haben die Griechen nicht auch schon sowas gehabt? Nein. Sondern in diesen drei Gesellschaftsepochen, die ich ganz kurz skizziert habe, also die agrarischen Gesellschaften, die Industriegesellschaften und die freie Gesellschaft, die wir noch vor uns haben, gibt es drei Elementarformen ausmachen. In den agrarischen Gesellschaften ist es sozusagen die soziale Form der Subsistenz. Also die Produktion für den eigenen Gebrauch. Mehr oder weniger vollständig. Der Überschuss wurde dann vielleicht auf den Markt, da war es noch richtig ein Markt zum Hingehen, gebracht, um die fehlenden Güter zu ertauschen. Aber im Wesentlichen war es die Produktion für den eigenen Bedarf. Im Kapitalismus fällt jetzt durch diese getrennte Warenproduktion die Seite, dass das Produkt Bedürfnisse befriedigt und die Seite, dass das etwas kostet und Wert hat, fallen auseinander. Getrennte Privatproduktion von Waren, das soll das mittlere Bild darstellen. Alle Waren sind miteinander in Beziehung im Kapitalismus. Es ist so, der sogenannte Marktpreis. Die werden alle miteinander verglichen. Die Waren bilden schon ein Netzwerk. Die bilden so eine Art Ersatznetzwerk. Das ist komisch. Die Waren sind vollständig vergesellschaftet. Für die Waren existiert quasi die freie Gesellschaft, ironisch gesprochen. Nur für uns nicht. Weil das Blöde an diesem Auseinanderfallen von sinnlich konkreten Dingen und ihrer Wertinkarnation, ihrer Wertform, ist, dass die Wertform bestimmt, wie unsere sozialen Beziehungen strukturiert sind. So als Rahmensetzung. Nicht im Einzelnen, aber als Rahmensetzung. Wenn du dich nicht verwerten kannst, dann zählst du nicht. Du musst dich in irgendeiner Form verwerten können. Entweder als Unternehmerin oder als Arbeiterin oder wie auch immer. So, und in einer freien Gesellschaft haben wir dann tatsächlich eine Situation, wo wir uns frei vergesellschaften können. Und das, die Mikroform, die Elementarform sind die Peer Commons. Und da versuche ich jetzt zu entwickeln, was das sein könnte. Das sind ja alles immer noch erstmal Hypothesen, ne? Peer Commons. So, jetzt sind wir bei den Commons. Gemeingüter ist die deutsche Übersetzung. Das ist eine ganz doofe Übersetzung, aber wir haben leider keine andere. Deswegen spreche ich immer lieber von Commons. Weil Gemeingüter hört sich immer so nach Dingen an, nach Ressource. Der Wald als Gemeingut, das Wasser als Gemeingut, die Luft als Gemeingut. Nein, die Luft ist kein Gemeingut, das Wasser ist kein Gemeingut und so weiter. Im Sinne von Commons. Es ist eine Ressource, aber keine Ressource, die von einer Gemeinschaft von Leuten so genutzt wird, hergestellt wird, gepflegt wird, erhalten wird, dass dabei was rauskommt. Das wäre ein Commons. Also Commons ist immer der Zusammenhang von Leuten, die sich um Ressourcen, die Ressourcen nutzen, sich darum kümmern und etwas damit machen. Etwas erhalten oder produzieren. Das sind Commons. Also das Commoning als der soziale Prozess, die Praxis, ohne die geht es nicht. Also nicht die Ressource an sich, sondern nicht die Weide an sich, sondern die Leute, die sich um die Weide kümmern. Nicht der Wald an sich, sondern die Leute, die den Wald pflegen. Nicht das Wikipedia als solches, sondern die Community, die Wikipedia macht. Das ist ein Commons. There is no commons without commoning, hat Peter Leinbau gesagt, ein Historiker aus den USA. So, und jetzt gibt es zwei grobe Richtungen von Commons. Das sind ja die traditionellen Commons, die haben mit Naturressourcen vor allen Dingen zu tun. Da geht es eben um den Aspekt vor allen Dingen von Erhalten, den Wald erhalten, den Wald, Wasser erhalten und so weiter. Ist wichtig. Auch gleiche Praktiken. Aber es gibt auch neue Commons. Und die sind besonders interessant. Open Source steht so als Schlagwort dafür. Wikipedia kennt ihr, aber vieles andere mehr. Mal sehen, habe ich da eine Liste? Nee, habe ich noch nicht. Beispiele wären auch freie Hardwareproduktion, aber auch sowas wie solidarische Landwirtschaft, Gemeinschaftsgärten. Also immer, wo Leute zusammenkommen und gemeinschaftlich eine Ressource nutzen und dabei selber entscheiden, wie die Regeln sind, unter denen sie das tun. Deswegen hat Elinor Ostrom, die den Nobelpreis für Wirtschaft bekommen hat, 2009 für ihre Commons-Forschung, als bürgerliche Theoretikerin den Satz formulieren können, Commons sind jenseits von Markt und Staat. Also die war keine Linke oder irgendwie so, sondern die hat einfach nur geguckt, wie funktionieren eigentlich Commons und hat dann so ein paar Punkte verallgemeinert und hat dann ihr Buch tatsächlich so genannt, Commons Beyond Market and State. Also jenseits der Marktlogik und jenseits der Staatslogik. Jenseits der Marktlogik heißt, nicht der Markt diktiert, wie wir handeln müssen oder damit es verkaufbar ist, das Zeug. Jenseits von Staatslogik heißt, nicht der Staat sagt dir, was du zu tun hast und schlägt rein, wenn du nicht folgst. Sondern die Commoners, die an den Commons Beteiligten, entscheiden selber, wie sie es tun. Jetzt kann man sich diese Mikrologiken angucken, wie die funktionieren, wie die wirken, wie die Handlungslogiken sind und kann die vergleichen. Die Überschrift hatte ich schon versucht zu plausibilisieren. Auf der Seite der Ware ist es eine Logik der Exklusion und auf Seite der Commons eine Logik der Inklusion. Aber was heißt das jetzt? Und das ist ganz interessant, finde ich. Weil auf Seite der Ware geht es ja auch um Bedürfnisse, aber erst in zweiter Linie. Die Bedürfnisse werden erst im Nachhinein bestätigt. Auf der Seite der Commons werden die Bedürfnisse vorher geklärt, die müssen vorher geklärt werden, weil erst dann kann was getan werden, wenn klar ist, was getan werden soll. Wofür, für welchen Zweck, welches Ziel, welche Bedürfnisse. Die Bedürfnisse allerdings sind ja nicht immer gleich, sondern wir sind ja unterschiedlich und haben unterschiedliche Bedürfnisse. Die müssen also vorher miteinander vermittelt werden. Da muss eine Verhandlung stattfinden. Auf der Seite der Ware ist es so, den einzelnen Produzenten interessiert überhaupt nicht, was andere Produzenten machen. Und ihn interessiert auch andere Bedürfnisse nicht. Sondern der hat eine Ware und die wird er herstellen und verkaufen und alles andere ist egal. Alle anderen Ziele werden externalisiert. Folgen werden externalisiert. Also Beispiel Umweltzerstörung oder schlechte Arbeitsbedingungen werden einfach aus der Produktion raus katapultiert. Finden in einem anderen Land statt, sind nicht sichtbar, etc. In Bangladesch fallen die Häuser zusammen und tausende Näherinnen gehen bei drauf. Das ist Externalisierung. Aber wir können davon ausgehen, dass die Bedürfnisse dort natürlich sind, ein gutes Leben zu haben, genauso wie hier. Die können aber im Kapitalismus nicht miteinander vermittelt werden. Das ist ein Grundproblem. Liegt an dieser Exklusionslogik. Produkt für einen fremden Zweck, hatte ich schon gesagt. Für die eigenen Zwecke hatte ich auch schon gesagt. Ziel, dass es immer um mehr Geld geht, ist auch klar. Auf der Seite der Commons geht es immer um was Konkretes. Das heißt, es ist alles sehr vielfältig. Vielfältige Ziele. Zeiteinsparung auf Seite der Ware ist auch klar. Das hat mit der Konkurrenz zu tun, dass du nur als Produzent am Markt überlebst, wenn du auf dem gegebenen Niveau an Produktivität mithalten kannst. Wenn also der Konkurrent in deinem Segment eine Maschine einsetzt, die schneller Zeug produziert und damit billiger, dann musst du mitziehen. Sonst bist du als Produzent schnell weg vom Fenster. Zeiteinsparung. Zeitverausgabung auf der anderen Seite ist Lebensqualität schon als solches, Selbstzweck. Also es geht eben nicht um einen anderen Zweck und dafür möglichst schnell zu produzieren, sondern es geht schon um die produktive Tätigkeit als solche, dass die eben schon für sich befriedigend ist. Und damit wird es natürlich auch zu einer eigenen Qualität. Okay, Ausschluss und Spaltung hatte ich gesagt, Konkurrenzlogik, Kooperationslogik könnt ihr euch vorstellen. Homo economicus, das ist die Karikatur, die in den Wirtschaftswissenschaften genutzt wird, um von dort aus ganze ökonomische Welten zu konstruieren. Ja, der isolierte, nutzenmaximierende, einzelne, vereinzelte Mensch ist die Grundlage, die theoretische Grundlage. Es geht nicht um den konkreten, vielfältigen, reichhaltigen, jeweils besonderen Menschen, sondern es geht nur um diesen Nutzenmaximierer. Es geht um abstrakte Gleichheit und formale Gerechtigkeit. Ich habe das jetzt auf die quasi Minusseite geschrieben. Formale Gerechtigkeit, warum? Hat auch schon Marx in einigen Texten darüber geschrieben. Wenn alle das Gleiche bekommen, dann ist das ungerecht. Weil die Menschen sind nun mal nicht gleich. Die sind unterschiedlich, haben unterschiedliche Bedürfnisse und es ist Quatsch, allen das Gleiche zu geben. Wenn 10 Leute da sind und 10 Stück da sind von irgendwas und alle kriegen eins, dann ist das formal gerecht. Das ist formal gerecht, aber im Einzelnen ist es vielleicht unfair, weil der eine braucht mehr, hat größeres Bedürfnis danach und der andere sagt, brauche ich überhaupt nicht, interessiert mich nicht. Deswegen auf der anderen Seite empfundene Fairness. Das hat wieder damit zu tun, dass das miteinander dann vermittelt werden muss. Wie sind die Bedürfnisse jetzt wirklich? Wie viel, wie groß, welche? Das ist nicht etwas, was man abstrakt klären kann. Das geht nur mit Geld. Weil Geld, 100 Euro durch 10 Personen sind jeweils 10 Euro. Das ist die Gerechtigkeit, die der Kapitalismus kennt. In der abstrakten Form kann man diese einlösen. In der konkreten Form geht das nicht. Strukturelle Verantwortungslosigkeit, strukturelle Verantwortungsfähigkeit hat damit zu tun, dass wir ja kaum Möglichkeiten haben, im Kapitalismus darauf Einfluss zu nehmen, dass die Bedingungen so sind. Durch unser zum Beispiel gibt es ja so die Vorstellung, wir müssen nur die richtigen, fairen Produkte kaufen und dann wird alles besser. Nichts gegen den Kauf von fairen Produkten. Aber damit ändern sich keine Strukturen. Das ist der Punkt. Und wenn wir aber kaufen, jeder Kaufakt ist die Realisierung eines Vermittlungszusammenhangs von jemandem, der das produziert und mir, der es kauft und dann nutzt. Das heißt, ich bestätige diesen Vermittlungszusammenhang und damit auch die Bedingungen, unter denen das hergestellt wird. Ich bestätige die Kinderarbeit, ich bestätige die schlechten Arbeitsbedingungen in Bangladesch. Ich mache das, ich stelle diese Bedingungen her. Ich sehe das zwar nicht direkt und so, kann das auch wunderbar ausblenden, aber faktisch sind wir alle auf der Welt miteinander verbunden und zwar über nur noch 4 Stationen, habe ich mir erzählen lassen. Kleine Weltphänomen. Wir rücken immer näher zusammen. So, individuelle Entwicklung geht zulasten der Entwicklung anderer. Exklusionslogik, freie Entwicklung eines jeden ist die Bedingung für die freie Entwicklung aller, hatte ich schon gesagt. Kommt das jemandem bekannt vor? Dieser Satz hier, der hin? Ey, keine historischen Kenntnisse mehr? Das ist ein bisschen umformuliert aus dem Kommunistischen Manifest. Marx und Engels haben sich ja schon mal ähnliche Fragen gestellt und gesagt, ja, was ist denn so eine freie Gesellschaft? Sie haben es freie Assoziation genannt. Das wäre ein Zusammenhang von freien Leuten, von freien Menschen, wo die freie Entwicklung eines jeden die Bedingung für die freie Entwicklung aller ist. Marx und Engels haben im Kommunistischen Manifest, ohne dass sie es wussten, was sie dort taten, die Inklusionslogik formuliert. Also dieses wechselseitige Aufeinander sich positiv beziehen und einbeziehen. Aber sie haben es noch in einem ganz anderen Setting gemacht. Das Proletariat muss die Ketten abschmeißen und die Macht erobern und so weiter. Das war so damals das Szenario, in dem das stattfand. Aber die Idee, die da drin steckt, was Freiheit eigentlich bedeutet, freie Entfaltung, war schon vorhanden. So, kann man jetzt mit diesen Mikro-Dingern, mit dieser Elementarform, da bin ich ja gestartet, mit diesen Eigenschaften, den Handlungslogiken, kann man damit eine ganze Gesellschaft machen? Also geht das auf? Im Kapitalismus geht es auf, das müssen wir nicht beweisen. Auf der wahren Seite sozusagen. Aber wir müssen ja noch zeigen, ich muss noch zeigen, die Behauptung, das geht auch in einer freien Gesellschaft auf, wo die Vermittlung nicht mehr über Tausch und Geld und so stattfindet, sondern, ja, wie dann? Also kriegen wir aus der Mikroform der Commons eine Makrogesellschaft hin, die auch funktioniert und kohärent ist. Oder anders formuliert, sind die Commons die Keimform des Kommunismus? Sind sie das? Wieder ein paar Annahmen, unter denen das, die ich voraussetze, unter denen allein das funktionieren kann. Ich habe die deswegen aufgeschrieben, weil es immer so schwierig ist, gegen die herrschende Logik zu denken, weil es ist nämlich nicht normal, dass alle in der Gesellschaft an alle Informationen rankommen können, außer die NSA, wie wir wissen. Aber wir können da normalerweise nicht ran. Und es geht ja auch nicht, jeden Einzelnen auszuspionieren, sondern es geht zum Beispiel darum, dass das weltgesellschaftliche Produktionswissen zugänglich wäre. Ist nicht. Sondern es ist eine Voraussetzung für die Funktionsweise des Kapitalismus, dass es Geschäftsgeheimnisse gibt, dass es Patente gibt, dass es Copyright, Urheberrecht und so weiter gibt. Das ist die rechtliche Form der Exklusionslogik. Nicht? Das ist der rechtliche Hebel, um die anderen auszuschließen. Und der Staat hilft mir dann, und wenn ich die Polizei hole, dann wird das durchgesetzt. Und der Raubkopierer, die Raubkopiererin kommt in den Knast. In einer freien Gesellschaft, These, kann das nicht so sein, sondern sind die Informationen verfügbar, was auch heißt, wenn einmal irgendwo auf der Welt etwas erfunden wurde, dann ist das allen, steht das allen zur Verfügung. Prinzipiell können wir uns den Gesamtzusammenhang klar machen. Es gibt eine gesellschaftliche Aufgabenteilung, ich nenne das jetzt Aufgabenteilung, nicht mehr Arbeitsteilung, und will nur betonen, dass es eben kein Zurück zu klein, klein, klein, klein und alle machen alles, Subsistenzstrukturen gibt, sondern dass die wechselseitige Produktion füreinander eine Qualität ist, die sich in der Geschichte herausgebildet hat, die überhaupt nicht zurückgedreht werden muss. Aber sie muss auf jeden Fall verändert werden, weil nicht jede Form von Arbeitsteilung, wie wir sie heute haben, globale Arbeitsteilung, ist sinnvoll. Sondern wegen dieser Externalisierung, nicht? Beispielsweise Externalisierung des Energieverbrauchs, den es kostet, den, wo war das, habe ich das neulich gehört, für Cornflakes oder nee, für irgend so eine Cerealien und so weiter, die werden ja nicht irgendwie vor Ort angebaut und dann werden die produziert oder so, das Zeug wird durch mindestens 5 Länder gekarrt und am Schluss dann verpackt, weil es einfach billiger ist. Die zählt ja immer nur die Rechnung. Aber aus Energiegesichtspunkten verschwendet es ungeheuer Ressourcen. Und diese Art von Aufgabenteilung, die nicht sinnvoll ist, die muss natürlich verändert werden, während andere durchaus auch neu hinzukommen. Freiwilligkeit. In einer freien Gesellschaft, ist irgendwie trivial, aber ich sage es trotzdem, in einer freien Gesellschaft kann die Teilhabe an der Herstellung der Lebensbedingungen nur freiwillig sein. Und zwar vollständig freiwillig. Keine Instanz, kein Markt oder keine abstrakte Institution, Staat oder sowas, zwingt mich, etwas zu tun. Ich entscheide das selbst. Nicht getrennt von den anderen, ich beziehe mich ja auf die, aber Freiwilligkeit ist die Grundlage. Und Selbstorganisation. Es geht um die Reflexion der Zwecke, habe ich das jetzt genannt, anstatt sich auf die Produktion der Mittel zu fixieren. Also im Kapitalismus, wegen dieser Beschleunigungslogik, Verbilligungslogik, muss man immer bessere Mittel produzieren, anstatt zu überlegen, ist das überhaupt sinnvoll, was wir da produzieren. Und ich glaube, in einer Gesellschaft, wo wir die Möglichkeit haben, wird die Frage permanent diskutiert werden, brauchen wir das überhaupt oder was brauchen wir? Also die Reflexion darüber, was sind eigentlich unsere Zwecke? Was ist eigentlich der Sinn unserer Existenz, unseres Lebens? Der wird, glaube ich, gesellschaftlich verhandelt werden können und werden müssen, weil auch ja Grenzen existieren. Also bestimmte Ressourcen sind nicht so reichhaltig vorhanden und so. Also es geht darum, die gesellschaftlichen Ziele zu bestimmen, die reproduktiven Bedürfnisse zu verhandeln und dann mit diesen Grenzen, die es gibt, umzugehen in einer Form, dass niemand hinten runterfällt. Inklusionslogik. So, dominantes Vermittlungsprinzip, jetzt kommt ein neues Wort, ist Stigmergie. Was ist Stigmergie? Das erzähle ich noch nicht, sondern mache erst eine kleine Skizze, eine kleine Illustration für die Fantasie. Wie kann eine freie Gesellschaft strukturiert sein? Ich hatte schon gesagt, nein, keine Subsistenzform, also was alles wird lokal von allen gemacht für den lokalen Bereich, nein, sondern Aufgabenteilung, aber auch nicht in einer Form eines uniformen Netzes, also so, dass alle machen irgendwie potenziell prinzipiell alle das Gleiche, sondern es geht ja darum, dass Menschen ihre individuelle Besonderheit, wir sind alle unterschiedlich, ihre individuelle Besonderheit, dass das die Quelle von Kreativität ist und wird, eigentlich schon ist, aber dann zur Geltung kommt, so richtig zur Geltung kommt. Und wenn das so ist, dann wird sich in so einer vernetzten Gesellschaft eine Strukturierung herausbilden. Simon hat es nicht gesagt, aber ich bin auch Informatiker und Ingenieur als Ausbildung und kann das deswegen jetzt illustrieren mit den Überlegungen, die aus der Netzwerktheorie kommen. Bei der Netzwerktheorie geht es ja um die Beobachtung, wie verhalten sich Netze, ob das soziale Netze oder was auch immer sind, wenn sie größer werden. Erstmal gibt es den Netzwerkeffekt. Den muss man verstehen. Was ist Netzwerkeffekt? Netzwerkeffekt ist, wenn du schon ein Netzwerk hast und du fügst jetzt einen weiteren Knoten hinzu, dann nimmt die Kapazität des Netzwerks nicht linear zu, mit jedem neu hinzugefügten Knoten, sondern exponentiell. Einfaches Beispiel, als die Faxgeräte erfunden wurden und es gab zwei Faxgeräte, gab es genau eine Verbindung. Dann kam ein neues Faxgerät hinzu und es gab jetzt schon drei Verbindungen. Dann kam noch eins dazu und es gab jetzt schon, das kann ich schon gar nicht mehr ausrechnen, jedenfalls über Kreuz geht das dann. Das steigt jetzt exponentiell. Mit jedem Hinzukommen einer neuen Möglichkeit, eines neuen Knotens in dem Netzwerk, steigen die Möglichkeiten. Und jetzt gibt es einen Punkt, an dem eine kritische Grenze erreicht wird, eine kritische Masse, ab dem das Netzwerk sich selber aus sich selbst reproduziert. Unterhalb muss man sozusagen reinstecken, muss man die Leute bequatschen, kauft ihr doch ein Faxgerät, könnte irgendwann mal nützlich sein, wenn alle nämlich eins haben, aber ist nicht unbedingt einzusehen, könnte ja auch schief gehen. Ich habe ja auch viele Technologien, die nie funktioniert haben, wo die kritische Masse nicht erreicht wurde. Aber wenn die kritische Masse erreicht wird und alle haben Faxgerät oder alle sind bei Facebook und du bist nicht dabei, dann kannst du die Möglichkeiten, die dadurch entstehen, nicht nutzen. Es gibt einen ungeheuren Druck sozusagen, dass das dann selber sich füttert und immer größer wird. Was für so private Konzerne wie Facebook ganz angenehm ist, wenn sie mal den Status erreicht haben, dass sie diejenigen sind, die quasi die Größten sind und diesen Netzwerkeffekt für sich nutzen können. Aber es ist noch was zu beobachten, wenn dann die kritische Masse erreicht wird, der Netzwerkeffekt so funktioniert, dass das Netzwerk von alleine quasi wächst, dann fängt es an, sich auszudifferenzieren und zu strukturieren. Also es bilden sich nicht uniforme neue Beziehungen, sondern es bilden sich jetzt Cluster, Bereiche, Funktionsbereiche und so weiter und so fort. Kann man auch bei Facebook beobachten. Und so ist meine Überlegung, wird das auch in einer Gesellschaft sein, wo das Prinzip ist, wir sind in irgendeinem Zusammenhang Commons, tätig und machen da irgendwas, und zwar das, was wir wollen, freiwillig, entfalten unsere Bedürfnisse produktiv. Dann bilden sich schnell Strukturen heraus, die das Ganze am Laufen halten, funktionell sinnvolle Strukturen, weil es einfach Leute gibt, die zum Beispiel sagen, ich will da nicht irgendwie konkret dran rumschrauben, sondern ich will dafür Sorge tragen, dass diejenigen, die rumschrauben wollen, die Möglichkeit haben, es zu tun. Sondern ich kümmere mich lieber um die Voraussetzungen dafür, dass andere es tun können, also eher so infrastrukturorientiert. Und das gehe ich jetzt mal kurz durch. Es gibt also die Doing Commons, die machen alles Mögliche, alles, was gebraucht wird. Die Überlegung ist einfach, die Leute sind sowieso interessiert und unterschiedlich genug, dass es für alle Bedürfnisse auch jemanden gibt, der die entsprechenden Dinge schafft. Dann gibt es Koordinationsanforderungen. Gibt es auch heute schon. Dann gibt es Vernetzungsanforderungen, also die, wo das Thema ist, sich darum zu kümmern, dass andere miteinander vernetzt werden. Ich will nicht so sehr in die Details jetzt gehen. Sonst wird es zu lang. Und es gibt Institutionen. Also auch wenn ich gerne von Commons und jenseits von Markt und Staat spreche, glaube ich, dass der Staat mit seinen Institutionen ja auch für bestimmte Anforderungen, gesellschaftliche Notwendigkeiten steht. Nämlich bestimmte Bedürfnisse dauerhaft vor Ort befriedigen zu können. Und da fallen uns ja ganz schnell von Gesundheit bis Transport bis sonst was alles Mögliche ein. Und warum soll es dafür nicht auch Institutionen geben, die sich darum kümmern? Es muss ja dann kein Staat mehr sein, aber Institutionen, die sich selbst organisieren, warum nicht? So. Und wie sind die jetzt miteinander verbunden? Das ist die Frage der Stigmergie. Also die Frage der Vermittlung. Weil der Witz ist ja jetzt immer noch, was noch nicht geklärt ist, ist, woher wissen die jetzt alle voneinander, wie viel sie was und mit wem sich verbinden müssen? Wie kann man das machen? Also wenn es dann auch nichts Zentrales gibt und nicht alle alles machen, sich immer um alles kümmern müssen, das wäre ein Horror, wenn man sich immer um alles kümmern muss. Und da kommt die Stigmergie ins Spiel. Was ist das? Wikipedia sagt, die englische Wikipedia ist viel besser als die deutsche. Stigmergie ist ein Mechanismus indirekter Koordination zwischen Beteiligten oder Aktivitäten. Das Prinzip ist, dass eine in einer Umgebung gelegte Spur die Ausführung der nächsten Aktivität anregt, durch gleiche oder andere Beteiligte. Auf diese Weise tendieren die jeweils nachfolgenden Aktivitäten dazu, sich zu verstärken, Netzwerkeffekt, und aufeinander aufzubauen, was zu einer spontanen Emergenz kohärenter und offensichtlich systematischer Aktivitäten führt. Stigmergie ist eine Form der Selbstorganisation. Sie erzeugt komplexe, sichtlich intelligente Strukturen ohne jeglichen Bedarf nach Planung, Kontrolle oder auch direkter Kommunikation zwischen den Beteiligten. Erstmal Wikipedia ist noch. Was ist damit jetzt gemeint? Christian Siefkes übrigens spricht von hinweisbasierter Aufgabenverteilung. Also es gibt irgendwelche Signale, irgendwelche Zeichen, Aktivitäten, Spuren, wie das hier genannt wird, die genutzt werden von anderen oder auch mir, um bestimmte weitere Folgeaktivitäten folgen zu lassen. Jetzt unterscheidet man zwischen direkter und indirekter Stigmergie. Direkte Stigmergie bedeutet, der Prozess, um den es da geht, die Produktion, die Entwicklung oder was auch immer, die liefert die Hinweise, was jetzt angesagt ist zu tun. Deswegen der Aspekt der Offenlegung aller Informationen so zentral. Weil es muss klar sein, es muss für alle sichtbar sein, da läuft irgendwas, die machen irgendwas, die bauen irgendwas, die schaffen irgendwas oder die erhalten irgendwas, wie auch immer. Aber was ist das? Was brauchen die? Es klingt interessant, könnte ich da mitmachen, aber wo? Einfachstes Beispiel oder zwei einfache Beispiele beim Tragen helfen. Also es gibt nicht wie, es ist keine Zukunftsgeschichte, sondern es gibt es auch jetzt schon. Beim Tragen helfen. Jemand ist schwer bepackt und möchte aus dem Zug aussteigen und hat schwere Koffer und du stehst draußen auf dem Bahnsteig und siehst, die Person tut sich schwer. Du, sozusagen der Prozess selber des aus dem Zug aussteigens gibt dir einen Hinweis, du könntest da jetzt einspringen und mal eben den Koffer rausheben. Du hilfst, weil du siehst, die Person könnte Hilfe brauchen. Der Prozess zeigt das selbst. Oder bei Wikipedia, anderes Beispiel, die roten Links. Rote Links sind solche Worte, die verlinkt werden, aber keinen entsprechenden Artikel haben. Also jemand schreibt einen Artikel und sagt, oh, dieses Wort wäre gut, wenn es erklärt werden würde, macht einen Link, aber es gibt keinen passenden Artikel. Dann wird der Link rot und signalisiert, ich möchte geschrieben werden. Zu diesem Wort. Und dann sagst du, wow, da kenne ich mich gut aus, ich schreibe den Artikel. Das ist Stigmergie. Der Prozess selber gibt Hinweise darüber, wo etwas gebraucht wird. Und diejenigen, die sagen, da möchte ich einsteigen, können diese Hinweise nutzen. Es gibt es aber auch in indirekter Form. Beispiele sind eben To-Do-Listen. Also es wird explizit aufgeschrieben, das wird gebraucht. Oder im Falle von Wikipedia kann man jetzt diese roten Links zählen und dann so Ranglisten erstellen und dass man dann auch noch sieht, welche besonders gebraucht werden, weil sie besonders oft rot verlinkt wurden. Das sind so indirekte Hinweise. Analogie wäre Nachfrage auf dem Markt. Aber es ist nur eine dürftige Analogie, weil Nachfrage auf dem Markt ja immer nur monetär sich ausdrücken kann, niemals qualitativ. So, Freiwilligkeit hatte ich gesagt, jeder entscheidet selbst nach Bedürfnis, wo steige ich ein, warum mache ich mit. Und Vertrauen und Verantwortung resultieren aus Anerkennung und Befriedigung produktiver Bedürfnisse. Also wenn ich dann tatsächlich erfolgreichen Beitrag leisten kann, dann ist das nicht nur, ist das keine Aufopferung, sondern eine befriedigende Sache. Weil das Anerkennung auf der einen Seite bedeutet und die Wahrnehmung von Verantwortung. So, diese Form der Vernetzung, das Bild war ja zwischen Commons, nicht unbedingt zwischen Personen. Kann man sich jetzt eben zwischen Personen direkt vorstellen, aber auch zwischen Commons, also Gruppen, Projekten, Einheiten, die irgendwas tun, irgendwas herstellen. Vergleich nochmal von Stigmergie mit anderen Entscheidungsformen. Simon hat ja am Anfang so gesagt, wie organisieren wir das dann? Machen wir dann Basisdemokratie oder wie auch immer? Treffen wir uns immer alle im Plenum und bequatschen alles? So kann man keine gesamte Gesellschaft machen. Das funktioniert nicht. Viel zu groß, viel zu komplex. Also hierarchische Systeme scheiden deswegen aus, weil das immer am Ende bedeutet, dir sagt jemand, du hast zu tun. Und ist das aber mein Ding? Nein, scheiße, ist nur etwas, was mein Chef mir sagt und deswegen mache ich es, weil ich dafür Geld kriege. Aber auch bei der Konsenshierarchie, ist ein bisschen provokativ Konsenshierarchie genannt, gibt es ein Problem. Oft wird ja der Konsens als das Gegenstück zur Hierarchie genommen. Ist er aber gar nicht. Weil Konsens bedeutet ja, ich stelle meine Besonderheit, meine besonderen Bedürfnisse, meine besonderen Vorstellungen, Wünsche und Ideen im Interesse der Gemeinschaft jetzt zurück. Ich will nicht noch länger rumnörgeln, weil damit wir endlich in die Pötte kommen. Aber eigentlich habe ich Bauchschmerzen. Das kann man dann noch beliebig so skalieren und so. Wie groß sind die Bauchschmerzen? Wie stark halte ich sie noch aus? Wann muss ich ein Veto einlegen, weil es gar nicht mehr anders geht? Oder kann ich es gerade noch ertragen? Aber die Situation des gerade noch Ertragens ist irgendwie auch unbefriedigend. Weil die mobilisiert nicht gerade Energie. Die ist nicht gerade motivierend. Wirklich motivierend ist, wenn ich nur die Sachen, nur freiwillig tue, die ich genau tun will und nichts anderes. Wenn ich mich selber entscheide, wo mache ich mit und was mache ich mit wem. Auch das Kapital oder die Privatproduzenten in der Warenproduktion wissen das. Deswegen wird in großen Firmen werden sozusagen Stigmergiegärten erzeugt. Kleine Spielplätze für Beschäftigte, besonders gut gebildete Leute, die dann im Angesicht von bunten Bildern die Künstler dann auch zur Inspiration dort bei BMW aufhängen, damit die Ingenieure dann ganz stigmergisch neue Autos erfinden sollen. Also dieses neue Autos erfinden sollen, die dann verkaufbar sind, dieser Zweck ist vorgegeben, aber bis dieser Zweck eintritt, alles davor wird quasi nach diesem Prinzip organisiert, weil das klar ist, dass Menschen dann besonders gut und produktiv sind, wenn man sie frei entscheiden lässt. Aber frei relativ dort. So, Stigmergie nutzt jetzt genau diesen Netzwerkeffekt wunderbar aus. Stigmergie funktioniert nicht so gut in kleinen Systemen, sondern funktioniert vor allen Dingen in riesengroßen Systemen gut. Weil du genug Vielfalt an Leuten brauchst, angesichts der Vielfalt von Aufgaben. Also ist bedürfnisgetrieben, geht um die Vermittlung von Bedürfnissen, Ressourcen und so weiter. Keine Trennung von Entscheidung und Umsetzung, das ist auch noch ein wichtiger Punkt. Das war ja auch immer ein Slogan in der Alternativbewegung. Arbeiten, wie hieß das? Wirtschaften ohne Chef oder so ähnlich. Oder arbeiten ohne Chef. Dahinter steckt ja erstmal die naheliegende Idee, ich will mir nicht vorschreiben lassen, was ich tue, sondern das machen wir irgendwie gemeinsam. Und wir wollen nicht Entscheidung, Chef und Umsetzung, Arbeiterin, das wollen wir nicht trennen, sondern es soll zusammen sein. Aber es wurde nie eine Form gefunden, wo das tatsächlich funktionierte. Das hat auch damit zu tun, dass natürlich die Alternativbetriebe der Meinung waren, wenn wir jetzt gemeinschaftlich Waren produzieren, dann ist es irgendwie schöner und angenehmer. Naja, ging halt auch nicht auf, weil es auch nur Waren waren, die dann irgendwie ja doch verkaufbar sein mussten. Und dann schlugen die ganzen Kriterien des Marktes durch. Aber bei der Stigmergie, wo ich mich entscheide, macht das kein anderer für mich. Ich entscheide und tue. Auf allen möglichen Ebenen, wo ich mich gerade sehe. Also es braucht keine Instanz, die zusätzlich dazukommt, weil ja der Witz der Stigmergie ist, die resultierende Selbstorganisation im Effekt, die dadurch entsteht, dass vielfältige Leute diese vielfältigen Aufgaben freiwillig machen. Also es gibt eine bei großen Systemen mit vielen unterschiedlichen Menschen eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass es einen hohen Deckungsgrad von Notwendigkeiten und produktiven Bedürfnissen gibt. Das ist einfach eine Sache der Wahrscheinlichkeit. Sagen wir mal an, dann haben wir zu 98% ein Matching. 98% Aufgaben müssen gemacht werden, damit Gesellschaft funktioniert, und 98% Leute sagen, jo, genau mein Ding, ich gehe da drin auf, ich mache das. Was ist mit den anderen 2% oder 5, egal wie groß? Peanuts. Wenn 98% geregelt sind, hey, dann haben wir super viel Zeit und Energie, uns um diese lästigen Restbereich, sage ich jetzt mal, zu kümmern, und haben dann sehr viele Möglichkeiten, solche unangenehmen Tätigkeiten, die vielleicht gar niemand machen will, zu klären. Oft ist es nämlich so, dass ja Tätigkeiten im Kapitalismus deswegen nicht gemacht werden, weil sie nicht verwertbar sind und weil es genug arme Schweine gibt, die du mit Geld dazu zwingen kannst, mit wenig Geld meistens, dass sie dann diese Scheißtätigkeiten auch noch tun. In einer freien Gesellschaft könnte man ja sagen, das ist eine Scheißtätigkeit, die möchte eigentlich nie jemand machen, aber die ist uns so wichtig, dass wir da viele Ressourcen reinstecken und zum Beispiel Automatisierung machen, was man im Kapitalismus nie machen würde, weil es zu teuer wäre. Oder man versucht, das Problem umzudefinieren. Beispiel, wer putzt das Klo? Wenn man die Frage, wer putzt das Klo, auf der Ebene, wer putzt das Klo, versucht zu lösen, indem man jemanden kauft, der bereit ist, für wenig Geld das Klo zu putzen, dann ist das die kapitalistische Lösung. In einer freien Gesellschaft könnte man die Frage umformulieren und sagen, wie können wir das offensichtlich gesellschaftlich wichtige Problem, dass Klos geputzt werden wollen, damit es uns angenehm ist, allgemein aus der Welt schaffen als gesellschaftliches Problem? Ich kann nur sagen, als Ingenieure, die sowieso alles können, ist das eine super interessante Herausforderung, solche Fragen anzugehen, nicht auf dem Niveau, dass ich jetzt das Klo putze, sondern auf der Frage, wie kriege ich dieses Problem als gesellschaftliches Problem, was so brennend ist, aus der Welt geschafft? Kann man da nicht Kreativität, Energie und Ressourcen reinstecken, um das wegzukriegen? Also es war nur so ein Beispiel, wie man dann auch mit gesellschaftlichen Problemen umgehen kann, nämlich in einer völlig anderen Weise, weil wir ja dann frei sind, auch solche Fragen zu lösen. So. Jetzt habe ich ein Gesetz formuliert, das Stigmergische Gesetz, das habe ich ja schon genannt. Given enough people, you will find a nerd for every task which has to be done. Also, wenn du genug Leute hast, wirst du einen Nerd oder ein Geek, also irgendeine Spezialistin, besondere Person, die genau sagt, das ist mein Ding, ich gehe darin auf, ich mache das, finden für jede Aufgabe, die es gibt. Fast jeden. Deswegen skaliert gut für große und komplexe Systeme. Groß und komplex, also groß und alles ist uniform, funktioniert auch nicht. Es muss komplex sein, es muss vielfältig sein. Also genau sozusagen die Anforderung, an der früher immer alle gescheitert sind, nämlich zum Beispiel Planwirtschaft, ist an der Komplexität gescheitert. Komplexität ist die Voraussetzung, damit Stigmergie funktioniert. Deswegen jetzt ein Vergleich. Zum Schluss. Markt, Plan, Stigmergie. Die haben ja alle im Prinzip das gleiche Ziel. Nämlich, Mikrohandlungen müssen im gesamten gesellschaftlichen Durchschnitt dann funktionieren. Kohärent sein. Im Falle des Marktes wird auch geplant, aber getrennt voneinander. Jeder plant für sich. Und zwar in einer Weise, dass die anderen wirklich nicht in deine Pläne und Erfindungen und so weiter reingucken können. Exklusionslogik. Planwirtschaft, da gibt es einen Zentralplan. Sigmagie, der wird dezentral geplant. Also natürlich jede Community, die irgendwas macht, jeder Betrieb, der etwas produziert, plant für sich und sagt, was er als Betrieb zum Beispiel als Produktionseinheit braucht. Muss er ja sagen, weil nämlich das ja die Hinweise, die Signale sind für andere, da wird was gebraucht, ich habe das oder wir machen das, kriegst du von uns. Zweck, Profit, Planerfüllung als abstraktes Ding oder eben Bedürfnisbefriedigung. Motivation, Verwertung plus Ideologie. Ich glaube ja, dass der Kapitalismus ein ungeheuer ideologisches System ist, aber ziemlich raffiniert. Die Ideologie besteht nämlich darin, dass wir alle glauben, so unheimlich individuell zu sein. Und aber trotzdem in einer Matrix funktionieren, die sehr uniform ist. Ihr kennt ja den Film Matrix, ne? Das ist ja dieses schöne Bild, wo Menschen dann tatsächlich nur real Energielieferanten sind für ein sich selbst reproduzierendes System von Automaten. Na egal. Nur ein Bild. Ja, Planwirtschaft, da geht es auch um Verwertung übrigens, aber da steht die Ideologie vielleicht vorne. Selbstentfaltung auf Seiten der Stigmagie. Gut, ich gehe das jetzt nicht mehr im Einzelnen durch, könnt ihr ja nochmal so drüber gucken, was könnte noch besonders herausstechend sein. Vermittlung. Ex post dynamisch, also im Nachhinein, aber sehr dynamisch. Markt ist super dynamisch. Vorteil von Markt. Plan ex ante, auch wieder im Nachhinein, aber statisch. Der Plan war immer träge. Er war immer falsch, weil er sich schon angesichts der Bedürfnisse nicht mehr passte. Aber dort wurde vorher, ex ante, vorher versucht, alles zu regeln. Und genau dieses Moment des Vorher klären, was wir brauchen, in einer sehr dynamischen Form, ist eine Eigenschaft von stigmergischer Vermittlung. Weil eben die kleine Einheit auch schnell reagieren kann. Okay, Zeitform. Gab es manchmal Fragen dazu, abstrakt, konkret. Ich denke, dass sich auch Zeit, abstrakte Zeit ist ja auch ein Produkt der Moderne, der kapitalistischen Gesellschaft. Nicht die Tatsache, dass wir Zeiten abstrakte Einheiten einteilen, gab es vorher nicht. Da ging die Sonne auf und begann der Tag. Und dabei, der Sommer war dazu da, eben Feldfrüchte anzubauen und so. Das waren konkrete Zeiten. Wir leben nach abstrakten Zeiten. Ich denke, dass sich auch sowas wie Zeitformen verändern, aber das ist unwichtig, ob das jetzt stimmt oder nicht. So, jetzt bin ich durch. Was habe ich versucht zu zeigen? Im Prinzip die Bausteine des Neuen, nämlich auf der individuellen Seite das, was ich Selbstentfaltung nenne. Das war dieses Ding mit, nicht ich setze mich auf Kosten von anderen durch, sondern Selbstentfaltung ist, wenn ich die anderen brauche zu meiner Entfaltung. Also diese positive Einbeziehungsnotwendigkeit der anderen. Ich brauche die, damit mein Ding auch, meine Bedürfnisse auch befriedigt werden können, mein Ding gemacht wird. Gemeinschaftlich Commons habe ich versucht darzustellen. Die gibt es schon sehr lange historisch, aber es gibt neue Commons, die, und das ist das Interessante, fast keinen Bereich auslassen in der Gesellschaft, wo nicht Projekte entstehen, die genau das machen. Also eben die Beispiele von, was weiß ich, elektronischer Hardware bis zu Autos, bis zu Landmaschinen und so weiter. Es gibt eine Reihe von Projekten, die sich auch dieses zum Thema genommen haben und das nach Open-Source-Manier sozusagen in Commons-Form machen. Natürlich sind es kleine Projekte, das fängt an. Aber interessant finde ich, als jemand, der das schon länger beobachtet, dass es auch in dem Bereich entsteht, wo es nicht um leicht kopierbare Ressourcen geht. Vor 10 Jahren, da ging es um freie Software, vor 5 Jahren ging es um, was weiß ich, Wikipedia. Dann war immer das Argument, ja, das ist ja ganz easy, weil du kannst es ja ganz leicht kopieren. Es wird ja auch nicht verbraucht. Wissen wird ja mehr, wenn man es teilt, nicht weniger. Aber ein Apfel wird weniger, wenn man ihn teilt. Oder ein Fahrrad oder ein Trecker. Den sollte man möglichst nicht teilen. Ist ja gar nicht mehr benutzbar. Aber trotzdem, auch bei solchen Gütern, sind die Prinzipien dann verbreitet sich jetzt. Und das finde ich sehr interessant. gesellschaftlich, dann diese polyzentrische, auch das habe ich mal nicht erklärt, polyzentrisch, ne? Nur in der Hinsicht, dass sich das Netzwerk strukturiert und mehrere Zentren ausbildet. Das ist übrigens ein Begriff von Elinor Ostrom, dieser Commons-Forscherin, die den Nobelpreis gekriegt hat. Die hat nämlich auch Commons, große Commons-Systeme untersucht. Es gibt auch große Commons-Systeme, die schon dieses Charakteristikum haben, dass mehrere Einheiten miteinander vermittelt werden müssen. Und dann hat sie beobachtet, wieder dieses allgemeine netzwerktheoretische Phänomen hat sie dort beobachtet, so ein Netzwerk ist eben nicht gleich strukturiert, sondern es bilden sich mehrere Zentren aus, die dann auch so koordinierende Funktionen haben. Und daher kommt der Begriff Polyzentrismus. Also nicht ein Zentrum macht alles, sondern es bilden sich in einem Netzwerk mehrere Zentren raus. Auf der Basis von Selbstorganisation. Und die Vermittlungsform Stigmergie, also genau dieses Hinweis geben über Informationen, die für alle zugänglich sind, plus Freiwilligkeit, plus produktive Bedürfnisse befriedigen. So, das ist auf der begrifflichen Ebene ein Szenario, was ich jetzt für euch skizziert habe. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie kommt man da hin? Und das ist dann das Thema morgen von dem Seminar. Da geht es nämlich dann um die Frage, ja, wenn man jetzt diese verschiedenen Projekte als Keimformen ansieht, taugen die überhaupt dafür? Oder werden sie wieder verschwinden im allgemeinen Untergrund der Warenproduktion, wie auch die Alternativprojekte der 70er Jahre? Oder wird der Staat sie nicht irgendwann platt machen? Oder. Solche Fragen müssen dann konkret angeguckt werden, und dafür werde ich dann morgen noch ein paar Kriterien entwickeln und vorschlagen, wie man das machen kann. Das war jetzt auf einer relativ abstrakten Ebene, aber ich dachte, ich bin hier an der Uni, da geht das. Aber ich hoffe, ihr habt trotzdem ein Gefühl gekriegt, wie man die Problematik denken kann. Also was überhaupt die Problematik ist mit Vermittlung und dem ganzen Ding und wie man sie denken kann und wie man sie dann auch praktisch bewegen kann. Ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.